fühl dich auf. Wer wenn du stehst, passiert die Kugel längst den Lauf. Das einzige Mittel ist später Widerstand gegen die Landnahme und das Unrecht im Land. Seid ihr wirklich so blind? Könnt ihr es denn nicht sehen? Wie eure Töchter und Söhne vor die Hunde gehen? Seid ihr wirklich so feige? Man kann es nicht verstehen. Deutschlands Töchter und Söhne werden mit euch untergehen. Zerstörlosen und hoher Scheißeln auf Tradition. Doch wir stehen dagegen wie das letzte Bataillon. Niemals werden wir aufgeben, wo es gibt kein Zurück. Egal was auch geschehen, wir sind immer vorwärts im Bestück. Inaktivität ist nicht mehr schleichender Verfall. Rafft euch auf, zieht euch zusammen überall. Auf Worte folgen Taten und Taten führen ans Ziel. Wer gewinnt oder verliert, entscheidet ihr in diesem Spiel. Seid ihr wirklich so blind? Könnt ihr es denn nicht sehen? Wie eure Töchter und Söhne vor die Hunde gehen? Seid ihr wirklich so feige? Man kann es nicht verstehen. Deutschlands Töchter und Söhne werden mit euch untergehen. Deutschland, Töchter und Söhne.